Ja, herzlich willkommen an Bord der MSA. Wir sind sozusagen das kleine Schwesterboot von der MSA. Also die kleine Version. Bei uns gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Und die sind natürlich alle interessant. Ob nautisch oder nicht, das sagt euch nachher das Licht. Ja, na dann, viel Spaß beim Raten und los geht's. Danke, Vergangenheits-Philipp. Und es ist immer fantastisch, mich selbst zu hören, wenn ich irgendwie mit Halsschmerzen was angesprochen habe und dann einfach plötzlich so gefühlt eine halbe Oktave höher spreche, wenn ich wieder normal rede. Aber weg von Krankheiten hin zu erfreulicheren Dingen, wir haben immer noch den Flo vom Entbehrliches-Podcast da. Hallo. Ja, und heute haben wir wieder was vorbereitet. Und zwar der Dominik hat uns was Schönes mitgebracht. Dominik, erzähle uns von Dingen. Erzähle uns von dir. Also tatsächlich hast du das richtige Verb benutzt, weil der Dominik hat was mitgebracht, aber nichts getan. Oh. Der Dominik hat nämlich vom Dominik eine Folge gekriegt. Oh. Der Dominik hat, ich sprich man sicherlich genauso aus, Dominik einfach schnell, hat im August uns mir schon eine A-Folge zukommen lassen, die ich aber leider als hatten wir schon rejecten musste. Oh, welche war das denn? Das war der Herr Oetker. Ah, die Puddingmeise, ich erinnere mich. Die Puddingmeise, ja. Genau, hat er geschrieben, dass er es noch nicht geschafft hat, seine Schwester in Nürnberg von uns zu überzeugen. Wir sollen auf jeden Fall trotzdem mal grüßen, falls sie es doch irgendwann mal hört. Hallo Schwester. Hiermit passiert. Guten Tag. Genau, daraufhin habe ich ihm die Liste der gesammelten A-Folgen zukommen lassen. Wer auch immer da draußen sich mit dem Gedanken quält, soll ich eine Folge machen, soll ich nicht? Vielleicht haben sie schon, ich habe nicht alles gehört. Ich kann gerne auch diese Liste zukommen lassen, wo ich das pflege. Und jetzt hat er die schöne Stadt Edinburgh besucht, hat uns da ein Foto geschickt vom Maggie Dixons Pub. Die Maggie Dixon war ja auch schon quasi in einer Acht-Folge Inhalt und die neue Person, die er vorbereitet hat, fand ich überaus originell. Ich bin gespannt, ob ihr drauf kommt. Seid ihr bereit? Ja. Aber hallo. Als Sonntagskind erblickte ich an einem 9. Dezember das Licht der Welt. Wie viel Sonnenlicht wirklich durch den Industriesmog in meine jungen Augen fiel, ist fraglich, denn das Ereignis meiner Geburt trug sich im Jahr 1883 in Mönchengladbach zu. Oh. Vater Heinrich Friedrich ist Schlossergeselle, Mutter Helena, dessen Frau und Fabrikmitarbeiterin, beide Preußen, 8 Geschwister, alle katholisch. Fleißig. Und bei Smog und Vergangenheit und Industrieanlagen muss ich einfach immer sofort an London denken. Das ist einfach so das Klischee-Ding. Ja, aber das bringt dich in diesem Moment nicht weiter. Korrekt. In Mönchengladbach. Glaube ich, die erste bekannte Person, die in Mönchengladbach geboren wurde. Warst du schon mal in Mönchengladbach? Nein. Ich auch nicht. Das ist so ein typischer Fall von einer Stadt, die nur für eine einzige Sache für mich bekannt ist, und das ist der Fußballverein. Korrekt. Und da ich mit Fußball nicht so, oder überhaupt so Passivsport nicht so mein Ding ist, Ich habe mir noch nie Gedanken über Mönchengladbach gemacht. Ich frage mich, wie groß das ist, was es noch kann. Ist es eine Universitätsstadt? Gibt es da noch berühmte Töchter und Söhne außerhalb der A-Figur, die jetzt kommt? Wir tun jetzt garantiert total vielen Leuten Unrecht, die in Mönchengladbach wohnen und sagen, Mensch. Das ist immer dasselbe. Ja. Aber ich war auch immer noch nicht als Erwachsener in Berlin. Ich werde irgendwann mal. Oh, das musst du auch echt mal nachholen. Ja, und es gibt so viele Sachen, die ich unbedingt sehen will und Leute treffen, aber irgendwie klappt es jedes Mal nicht. Wer weiß. Aber Mönchengladbach, ich weiß über Mönchengladbach nichts, aber 1800 irgendwas über Mönchengladbach weiß ich noch viel weniger. Da hast du einen Punkt. In jungen Jahren litt ich unter Asthma, kein Wunder bei der Luft, Rachitis und rheumatischem Fieber. Aber trotzdem nahm ich meinen Vater mit 7 Jahren mit in den Turnverein und brachte mir das damals in Preußen verbotene Boxen bei. Uhuhu. Boxen war verboten? Ja. Wegen der Verletzungsgefahr? In London wäre das nicht verboten gewesen. Also das steht hier nicht, mein Lieber. Ja, weil ich frage mich halt, warum verbietet man sowas wie Boxen? Entweder du sagst, okay, die Leute haben sich zu sehr auf die Nase dann geht die Arbeitskraft verloren und potenzielle Soldaten und was weiß ich was. Also, ne, dass du so nur auf den reinen Manpower-Faktor gehst. Oder sagst du, oh, dann lernen die Leute, sich da ordentlich zu wehren, zu kämpfen und wir könnten hier einen Bürgerkrieg anzetteln oder ähnliches und die wären gewappnet. Um die Leute schön klein zu halten. Genau. Aber warum verbietet man Boxen? Interessant. Ich sehe, also wenn man dieser Folge 1 ankreiden darf, dass die einzelnen Punkte sich gefühlt über ganze Seiten hinziehen. Sehr gut, im Gegensatz das heißt, zu allen Folgen, die wir jemals hatten. Genau. Das heißt, wenn wir vor 12 fertig werden wollen, müssen wir weitermachen. Ja, dann erwähne ich vielleicht bloß noch so, dass zum Beispiel Boxer meine Hände sind oben, eine Hand ganz weit vorne und eine nah am Körper. Haltung mit dem damaligen Boxstil Sinn gemacht hat, heute aber nicht mehr. Okay. Mit 16 Jahren zog ich in das nahegelegene Neuwerk, wo ich eine Lehre zum Bierbrauer begann. Im Juli 1905 heiratete ich Maria Tüttmann und bereits November oder so. Oder so? Nee, Moment. Kam unsere Tochter Luise Helene zur Welt. Sohn Hans Heinrich kommt im Mai 1908 dazu, wird aber leider nicht mal ein Jahr alt. Meine liebe Maria verstirbt 1913. Was aus der kleinen Luise Helene wurde, ist in keinem der späteren Wikipedia-Einträge über mich erwähnt. Nicht ist unbekannt, sondern steht halt nicht in die Wikipedia und von daher gibt es einfach nicht. Nicht wichtig. Gibt es ein Mönchengladbacher Bier, das man irgendwie heute noch kennen könnte? Das wäre meine nächste Frage, denn auch da kann ich wissensmäßig einfach nicht punkten. Es ist so, Bier und Fußball, meine zwei Dinge, wo ich mich leider wenig zutun kann. Nee, nicht, dass ich es wüsste. Aber gern Aufruf an die Hörerinnen und Hörer. Ich trinke sehr gerne Bier, der Herr Kraus auch. Und der Herr Philipp freut sich, wenn wir uns freuen. Also genau, Bier her. Das stimmt. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen Trichter auf Turnvater Jan, aber der war ja schon viel, viel, viel, viel früher. Gibt's den wirklich? Ja. Krass, okay. War mir so Ludwig Jahn, der war so, ich glaube so Ende 17. Jahrhundert, Anfang 18. war der irgendwie unterwegs. Okay. Der hat wirklich so diese Turnbewegung in Deutschland irgendwie so angefangen. Das Thema Boxen und in London wäre es gegangen, ist ideal für den Hinweis Nummer 4. 1912 emigrierte ich, wohl auf illegalen Wegen, nach Blackpool, England. Dort verdiente ich mein Geld als professioneller Boxer, Zirkusartist und Trainer für Selbstverteidigung an Polizeischulen. Denn ja, Sport fand ich schon immer gut und ich stählte schon als Kind meinen Körper. Okay, jedenfalls Nummer 5. Awkward Silence. Sehr gut. Als deutscher Staatsbürger während des Ersten Weltkrieges wurde ich in England interniert, nutzte aber die Zeit und beschäftigte mich mit Yoga, studierte die Bewegung der Lagerkatzen ausgiebig und unterrichtete meine Mitgefangenen in körperliche Ertüchtigung. Moment. Lagerkatzen? Ja. Yeah. What? Ja, der hat die Katzen beobachtet anscheinend. Der war wohl echt langweilig. Gut, ich meine, liegt irgendwie nah, wenn man gefangen ist. Aber, und wie kommt der zu Yoga? Das habe ich mich auch gefragt. Vor allem die Geschichte des Yoga ist für mich auch etwas, was ich überhaupt nicht beurteilen kann, wann das irgendwo wo erfunden wurde und auf welchen Wegen dann nach Blackpool kam. Blackpool gibt's hier, okay. Es wirft so viele Fragen auf. Vielleicht so ein Anti-Aggressionstraining. Also er hat die Mitgefangenen in körperlicher Ertüchtigung trainiert. Dafür bastelte ich ihnen teilweise eigens entwickelte Trainingsgeräte aus Bettfedern. Man behauptete, dass die dadurch verbesserte körperliche Konstitution meine Mitgefangenen die große Grippepandemie von 1918 überleben ließ. Wow. Was ich hier rauslese ist, wie unfassbar fucked up das Leben in der damaligen Zeit war, weil gerade hier der Erste Weltkrieg noch am Toben ist und gleichzeitig eine Grippepandemie durchgeht. Ja. 1918. Das ist ja auch echt bitter, wenn man sich so mit Ärzten unterhält. Oder anders. Ich habe mich schon mit Ärzten unterhalten, die auch gesagt haben, naja, eigentlich so eine richtig fette Grippewelle steht eigentlich schon länger wieder an, so auch in der westlichen Welt. Eigentlich, naja, müsste eigentlich mal eine kommen, so die nächsten paar Jahre. Und irgendwie wahrscheinlich rafft es auch relativ viele Leute dahin, weil so schnell sind wir dann auch nicht mit. Also die medizinische Versorgung ist zwar gut, aber skaliert halt nicht auf so viele Leute. Und wir reisen halt so schnell, dass wir alles überall hintragen. Du hast eigentlich damit zu rechnen, dass mal was passiert. Da denkst du auch so, oh, okay. Ich habe ja so ein altes Handyspiel rausgekramt, das, bei dem muss man ein Virus aussetzen auf der Karte und dann muss man den Virus weiter fortentwickeln und dann breitet er sich überall aus und dann prägt man ihn, dann wandelt man ihn um in einen tödlichen Virus. So Pandemic und, heißt es, ne? Ja, kann sein. Und habe ich zurzeit großen Spaß, aber das hilft mir bei der Beantwortung der Fragen kein bisschen. Ich finde es schön, dass man nicht immer moralisch korrekt sein muss. Nee. Also ich habe ja schon indirekt zugegeben, dass ich etwas kürze und ich habe eine Ehefrau rausgekürzt. Also sein erstes ist gestorben, jetzt hat er unterdessen eine zweite aufgegabelt, aber der, die jetzt im nächsten Halbsatz eh schon wieder Geschichte ist, habe ich die einfach mal gekürzt. Sechstens, 1926 folgte ich meinem Bruder und wanderte nach New York aus, ohne Elfriede, also die zweite Ehefrau. Schon auf dem Schiff lernte ich mit Clara Zäuner eine Krankenschwester und meine nächste und letzte Ehefrau kennen. Zusammen übernahmen wir 1927 ein Box- und Trainingsstudio auf der 8th Avenue, das fühlt sich total komisch an, weil 8th sagt man selten, in dem auch die früher schon von mir entwickelten Trainingsgeräte eingesetzt wurden. Ist das der Erfinder? Ja, ahnt, in welche Richtung das geht? Ist das der Erfinder von diesen Geräten, die man auf QVC irgendwie nachts um halb zwei kann? Wie heißt dieses komische Shakeweight oder wie das heißt, dieser sehr anzüglich aussehende Trainingsapparat? Es gibt tatsächlich einen einen wirklich sehr interessanten Film mit Jennifer Lawrence über die Dame, die quasi so einen speziellen Wischmopp erfunden hat, den man über QVC kaufen konnte, ja. Exklusiv. Großartiger Film. Ja, den fand ich auch sehr interessant. Ich glaub, aber nein. Auch schon mal geplagt, aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Von daher mach es weiter. Halt einfach in dem Gespräch wieder. Nein, das ist ja gut. Mach das weiter, weil ich habe nämlich auch gerade gedacht, Mensch, und ich habe ihn noch nicht gesehen. Von daher, dass du mich erinnerst. Wir haben neulich mal die Gesamtzahl unserer Aufnahmen uns angeschaut. So, ich weiß nicht, wie viele Stunden ihr mit MBLiches schon produziert habt, aber es ist unfassbar, dass man sich überhaupt noch was Neues erzählen kann mit den Stunden, die wir irgendwie gefühlt schon gesprochen haben. Also das, ich stehe zu meinen Wiederholungen. Das sind einfach wichtige Themen, die immer und immer wieder gesagt werden müssen. Ja. Vergisst auch so viel. Das ist richtig. Siebtens. In den frühen 1930ern begann ich die Erfolge meiner Methode systematisch zu dokumentieren, indem ich meine Kunden jeweils vor der ersten und nach der 30. Trainingsstunde fotografierte. Meine Erkenntnis aus dieser Dokumentation wird oft zitiert. Nach 10 Stunden fühlen sie den Unterschied, nach 20 Stunden sehen sie den Unterschied und nach 30 Stunden haben sie einen neuen Körper. Also ich habe das tatsächlich noch nie gehört, aber das finde ich ziemlich gewagte Aussage. Ja, vor allem ist es mal eine Ansage, ne? Ja. Yeah. Die Johann Böblinger Garantie. Gehen wir in die Richtung von den Weight Watchers oder sowas? Nee, nein. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass das viel zu sehr auf körperliche Ertüchtigung geht. Hier haben wir, glaube ich, jemanden, der nicht primär auf Ernährung schaut, sondern primär auf Training. Natürlich gehört da auch immer Ernährung mit dazu, aber ich glaube, es handelt sich da eher um jemanden, der so eine Trainingsmethode oder so eine Trainingsart oder sowas entwickelt hat. Also, Yoga gibt es jetzt schon, aber ich würde mich jetzt nicht total wundern, wenn das so ein stehender Begriff wäre von irgendwas, was du an der VHS machen kannst oder wo es so Trainings gibt. Tatsächlich, als ich das gerade vorgelesen habe, habe ich mich selber hinterfragt, ob ich jetzt einfach hier für eine öde Werbung missbraucht werde. McFit. Ups, hätte man bis zum Schluss lesen sollen. Ja, sehr gut. Es gibt natürlich auch andere asoziale Pumperbuden. Ja. Asoziale Pumperbude. Achtens, 1935, im Alter von 51 Jahren wurde ich amerikanischer Staatsbürger, 1945, also 10 Jahre später. Danke nochmal, dass du es nachgerechnet hast. Veröffentlichte ich mein Buch Return to Life Through Contrology. Es ist ein Trainingsbuch mit detaillierten Übungsanweisungen für die von mir entwickelten Mattenübungen. Das klingt auch irgendwie. Trology ist ja auch geil. Die Fotos, auf denen ich selbst die Übungen demonstriere, stammen von meinen Klienten und renommierten Modefotografen George Heuningen-Hühne. Keine Ahnung, noch nie gehört. Das heißt, auch der muss ja nicht allzu schlecht ausgesehen haben, sage ich mal. Sonst nimmst du ja für sowas eher so ein Model, ja, um solche Sachen zumindest zu machen, ne? Also geht es jetzt nicht um Attraktivität? Ja, aber ich sag mal, so eine gewisse Körpersymmetrie oder sowas ist dann, glaube ich, trotzdem schon vorhanden. Neuntens, jetzt wird spektakulär. Trainer und Vorbild zu sein, war mein Leben. Ich starb 1967 im Alter von 87 Jahren beim Versuch, ein Feuer in meinem Studio unter Kontrolle zu bringen. Pff, wie kommt das Feuer dahin? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hat es jemand mit den Übungen übertrieben. Ja. Meine Frau und meine Schülerin führten das Studio weiter. Zu Lebzeiten hatte ich nur zwei Personen zu Trainern meiner Methode ausgebildet. Sie errichteten eigene Studios und entwickelten meine Methode weiter. Moment. Ich hätte jetzt total erwartet, dass er total im Geiste von ganz viel so amerikanischen Gründermythen, der ganz stark auf so Franchising geht und so Leute ausbildet, die dann seine Methodik weitertragen. Nee, tatsächlich, das kommt hier jetzt nicht mehr vor. Ui. Jetzt hätte ich, sorry, du wolltest was sagen? Ja, na bitte. Der Einzige, der mir jetzt, oder was gibt es so für Trainingszeug? Ich meine, so Tai Chi und Co., das ist ja alles ganz stark durch, ja, also du von uns aus gesehen sozusagen östliche Methodiken geprägt, von daher, das kann es ja nicht sein. Aber du bist total auf der richtigen Spur. Und ja, das Einzige, in dem Moment, wo ihr beide draufkommen, ja, werdet, werdet ihr euch denken, was das war, dem sein Name? Ja, ich wollte gerade sagen, weil das Einzige, was mir noch einfällt in die Richtung, wo ich jetzt sagen würde, der ist doch nie und nimmer Deutscher, wäre Pilates, aber ja, keine mein Ahnung. Mein Name ist Joseph Joe Hubertus Pilates. Nein. Pilates, ja, ist Deutscher? Anscheinend. What? Also dadurch, dass er halt nach USA gezogen ist und halt veramerikanisiert wurde, aber er ist ursprünglich quasi aus Deutschland. Ach was. Aber wir haben den 10. Hinweis ausgelassen. Trotz zahlreicher Artikel in namhaften Zeitungen, zum Beispiel der Sports Illustrated, New York Times und so weiter, in den 60er Jahren erreichte meine Methode erst Ende der 90er, also deutlich später, 30 Jahre später, eine breite Öffentlichkeit, als Madonna, Oprah Winfrey, Barbara Becker und andere Stars das Geheimnis ihrer ewig jungen Körper lüfteten. Das inzwischen nach mir benannte Training. Operation? Die Operation? Achso, das Geheimnis ihrer jungen Körper. Ah, aha. Nein, Pilates, mein Freund. Ah, ach so, okay. Und mit dem Code 824 bekommt ihr 24. Oh mein Gott. Krass, also, ja, großartig. Dominik, ich würde sagen, das war wirklich ein sehr originelles A, wo man wirklich mit der Zunge schnalzt, sich denkt, holla die Waldfee, wusste ich nicht. Ich muss diesen Audioclip, den du gerade produziert hast, rausschneiden und jetzt immer in jede Folge hinten dran schneiden, die du vorbereitet hast. Ja, danke. Das ist Selbstlob. Ja. Du bist der Beste, Dominik. Du bist so toll, Dominik. Ich wünschte, ich wäre mehr wie du, Dominik. Machst du jetzt so selbst Wahrnehmungs- und Verbesserungs-Soundclips, die du dann selber so als Weckton nimmst oder so? Stay true to yourself, Dominik. Wie sollten das, wie großartig wäre es eigentlich, so einen Podcast zu machen, der so eine Person positiv zuspricht und jede Folge nimmst du einen neuen Namen? The sky's the limit, Philipp. Ja. Niemand kann dich aufhalten. Ich glaube, ihr habt das so eine Idee. Vor allem ist es auch bestimmt total attraktiv, das dann zu abonnieren und alle Folgen zu hören. Ach, weißt du. Ich habe sehr viel Geld für die Headspace-App ausgegeben. What? Ach, ah, dieses Ding, ey, hör mir auf. Ja. Was ist eine Headspace-App? Kennst du nicht? Nee. Das ist so eine Meditation, also es ist eigentlich die bekannteste Meditations-App. Okay. Und das ist jetzt auch wieder was ich garantiert schon mal erzählt habe, aber der quasi Headspace lebt auch extrem davon, dass die quasi eine unfassbar geile Stimme im englischen Original haben. Oh ja, das stimmt. Also das ist wirklich eine männliche Stimme, wo du denkst, oh Gott, ja, ich will dir tagelang zuhören und dabei entspannen, einfach nur egal, was du vorliest. Und dann bin ich auf einer Marketing-Messe und dann hieß es halt, der CEO von Headspace kommt und hält halt einen Vortrag über irgendwas, was weiß ich, keine Ahnung. Und dann kommt er auf die Bühne und spricht drei Wörter und es war so krass, weil mir war nicht klar, dass er quasi derjenige ist, der diese App auch eingesprochen hat. Oh! Das ist so ein typischer Fall von, der hat halt das gemacht, so. Und dann ist die Firma halt riesengroß geworden, jetzt ist er halt CEO von einem Konzern. Aber der hat halt, am Ende des Tages hat er halt einfach diese App angefangen und hat das selber eingesprochen. Und der hat halt so eine geile Stimme. Ach, also mal reinhören. Wenn ihr die Wahl habt zwischen mehreren Meditations-App, geht mit Go for the Great Voice. Jetzt droppen wir aber auch laute Firmen gerade, ne? Und mit dem Code. Ja. Alles klar. Dann, aber auch schön, da muss ich jetzt noch einen nachsetzen. Und zwar eine Bekannte von mir ist die Sprecherin von einer deutschen, wohl auch Meditations- oder Entspannungsübungs-App. Ich vermute von so einer Krankenkasse oder vielleicht ist auch eine App durch einen Drittanbieter. Und die bekommt jetzt durch die Agentur, für die sie das gemacht hat, auch öfter mal so Mails weitergeleitet mit einem, dass dann irgendwelche Typen so einen, ich kenne zwar nicht, wer sie sind, aber ich würde sie gerne kennenlernen. Sie haben so eine bezaubernde Stimme. Ja. Yeah. Und es schwankt so zwischen ein, nett, dass jemand einfach meine Stimme schön findet. Also für mich jetzt als Betrachter draußen. Ihre Meinung will ich jetzt gar nicht irgendwie diskutieren und kenne ich auch nicht genau. Und irgendwie ist das ja auch so ein bisschen creepy. Ja, also wie so häufig, so it's a thin red line, als wenn du an der Bar angesprochen wirst, weil, keine Ahnung, so offensichtlich ist deine Attraktivität ja zuerst aufgefallen. So, und was die eine als blöde, dumme Anmache empfindet, ist für die nächste genau der richtige Ton und umgekehrt weiß was, weißt du? So, da kann man viel verkehrt machen, kann viel richtig machen und oftmals ist es auch eine Geschmacksfrage und oder Glück. Ich glaube, es ist halt auch ein bisschen absurd, auch jetzt gerade ja, so uns betreffen, weil du hast jetzt gesagt, wir haben so viel Audio schon produziert, wie viel Audiokram von uns einfach da draußen ist. Also erstens, Machine Learning könnte man unsere Stimmen einfach mega gut reproduzieren, weil einfach genug Trainingsmaterial da ist. Und auf der anderen Seite erzählen wir ja auch etliches von uns und auch, wie wir zu Dingen stehen, sodass etliche Leute, die uns nicht kennen, uns auf so eine total, ja, wie sagt man, so eine asymmetrische Art kennen, weil die total viel über uns wissen, aber wir gar nichts über die. Und das ist echt absurd, wenn ich Leute neu kennenlerne, die mich aber über den Podcast kennen, dann reden die über Sachen mit mir, wo sie Sachen über mich wissen und ich weiß halt gar nichts über die. Das ist so ein wirres Gefühl. Fühlst du dich da ein bisschen nackt? Eher wirr. Also dadurch, dass ich ja jemand bin, der auch auf die Bühne geht und da auch so einen gewissen Drang in die Öffentlichkeit oder so ein Spaß daran hat, finde ich das ja auch was Angenehmes. Aber es ist halt sehr seltsam, weil du halt eher so ein, du weißt vieles über mich, aber ich weiß so gar nichts über dich. So, dann spricht dich jemand auf irgendwas an und dann kannst du halt nicht so sagen, stimmt, und bei dir war es so und so, sondern du weißt halt gar nichts. Ja, aber ich meine, also aber ist ja auch schön. Nicht anders als mit jedem anderen Menschen, ins Gespräch gehen. So. Und das soll auch auf gar keinen Fall ein sprecht mich nicht an oder sowas sein. Ich mag das total gerne. Es ist nur sozusagen, gibt mir auch eine Chance, was über euch zu wissen oder zu erfahren. Ja, was für ein Schlusswort. Amen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao, ciao. Tschüss.